Zweitens, das Siegesjahr 1915. Untertitel: Russischer Angriff in den Karpaten, verzweifelte Anstürme eines Millionenheeres, Przemyslfeld, die Winterschlacht in Masuren, der Durchbruch bei Gorlice, die größte Siegesschlacht der Weltgeschichte, Lemberg zurückerobert, der große Angriff im Juli, vorwärts bis Düna und Stür, Wiederbeginn des Stellungskrieges Mitte September, die Entlastungsoffensive Joffres im Mai, Italien erklärt den Krieg, die ersten vier Isonzo-Schlachten, Anschluss Bulgariens und Strafgericht über Serbien, der Kampf um die Dardanellen und das Ringen um Gallipoli. Ohne eine rechte Pause während der Weihnachtsfeiertage zu finden, toben die seit Dezember währenden Kämpfe in den Karpaten weiter. Um die Jahreswende dringen drei russische Armeen über die Beskiden in die Täler Ungarns. Bei Munkak sammelt sich, die drohende Gefahr abzuwenden, die deutsche Südarmee des Generals von Linsingen, die im Verein mit den österreich-ungarischen Armeen in heißen Kämpfen die Russen wieder aus Ungarn vertreibt. Allerdings, bis Przemyśl vorzudringen, macht der hartnäckige Widerstand der Feinde unmöglich. Im März bereits setzen sie selber wieder mit neuen Angriffen ein. Ihre Armeen sind wieder aufgefüllt, ein Millionenheer rennt gegen die Karpaten und bohrt sich immer bedrohlicher in die Täler ein, den Passkämmen entgegen. Sollen die Russen noch einmal nach Ungarn kommen? Heiß wird in den Bergen gestritten, die Stille des Hochgebirges wird durchwebt von dem Gebrüll des Riesenkampfes und warmes Blut fließt in Bächen in den weißen Schnee der Berge und Wälder. Der Gegner scheut keine Opfer, er will den Durchbruch. Was auf dem Wege fällt, ist den russischen Generälen gleichgültig. Geht es so weiter, dann muss diese brutale Art der Kriegführung schließlich den Sieg davontragen. Die Lage der Mittelmächte ist bedrohlich genug. Während dieses gewaltigen Ringens naht der Festung Przemyśl das Ende. Die Verpflegungsvorräte sind erschöpft. Nach einem letzten Ausfall muss am 22. März General von Kusmanek das Bollwerk übergeben. Nun führen die Russen auch die Belagerungsarmee in den großen Kampf um die Karpatenhöhen. Borewitsch wird von ihr in die Täler Ungarns zurückgedrängt. Aber die Russen kommen nicht durch. Die Südarmee erobert den beherrschenden Zwinin. Der große Ansturm des Feindes ist gescheitert. Inzwischen ist Hindenburg mit der 8. und der neu gebildeten 10. Armee in schwerstem Ringen vom 7. bis 15. Februar ein herrlicher Schlag in Ostpreußen gelungen. Die russische Niemen-Armee ist in der Winterschlacht in Masuren bei eisiger Kälte vernichtet worden. 110.000 Gefangene blieben in der Hand der Sieger. Zwischen dem Chef des deutschen Generalstabes Falkenhayn und General Konrad wird ein großer Schlag mit frisch aus dem Westen herangeführten deutschen Kräften und den Truppen der österreichischen 4. Armee im Raum von Tarnow-Gorlice vereinbart. Sie wollen in diesem Becken die russische Front durchbrechen, wodurch vom Rücken her die Karpatenstellung der Feinde aufgerollt würde. Denn die Truppen des Zaren stecken tief im Gebirge. Hindenburg und Ludendorff aber sind mit ihrem Vorschlag einer riesenhaften Umklammerung zielend auf die Vernichtung der Russen bei der obersten Heeresleitung nicht durchgedrungen. Am 1. Mai durchbricht die 11. Armee unter Mackensen Schulter an Schulter mit den österreichisch-ungarischen Truppen die russischen Stellungen bei Gorlice in einer Breite von 16 und einer Tiefe von 4 Kilometern. Die Russen weichen gegen den San, starke Massen von Gefangenen und viele Geschütze in den Händen der Sieger lassend. Die zweite und dritte russische Stellung fallen. Am 17. Mai sind bereits 143.500 Gefangene eingebracht. Am 30. Mai müssen die Russen die Westkarpaten und die Sanlinie räumen und die deutsche Südarmee hat sich den Weg bis Strije gebahnt. Bayerische Truppen erobern am 3. Juni Przemyśl zurück, worauf der Feind nun auch gezwungen ist, den Rückzug aus den Ostkarpaten anzutreten. Nach Durchbruch der russischen Stellungen von Grodek können am 22. Juni die Verbündeten Lemberg wieder in Besitz nehmen. Aber die Russen haben sich überall, auch in den Ostkarpaten, der Vernichtung zu entziehen vermocht, sodass es immer wieder frontale Anstürme gibt mit ihren unvermeidlichen schweren Verlusten. Nach der Befreiung des größten Teils von Galizien kann der Aufmarsch gegen Russisch-Polen erfolgen. 4 Heeresgruppen, im Norden die Gruppe Oberost unter Generalfeldmarschall von Hindenburg, bestehend aus der 12. Armee unter Gallwitz, der 8. unter Scholz, der 10. unter Eichhorn und der Niemen-Armee Below. Dann die Heeresgruppe des Prinzen Leopold von Bayern, das ist die 9. Armee unter Armeeabteilung Wojosch. Die Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Mackensen, das ist die 4. Österreichische, die 11. Deutsche, Bugarmee Linsingens und die 1. Österreichische und die Südgruppe, das ist die 2. und 7. Österreichische und Armee Bodma, werden für den Angriff angesetzt. Durch den Ansturm dieser gewaltigen Kräfte soll der russische Stellungsbogen zwischen Bug, Weichsel und Narew umklammert werden. Schon zu Beginn des Mai hat die Armee Eichhorn ihren Vorstoß nach Kurland begonnen und Liebau in ihre Hand gebracht. Nun, als der große Angriff im Juli beginnt, wird am 19. Juli Windau besetzt und nach schweren Kämpfen bei Schaulen werden die Russen nach Dünaburg geworfen. Die Narew-Linie wird überwunden, die Feinde müssen auf den Bug zurück. Von Norden und Nordosten her werden nun die großen Festungen Nowo, Georgiewsk und Warschau umklammert. Im Süden hat der Angriff am 14. Juli eingesetzt. Die Russen werden auf Iwangorod geworfen, am 30. Juli ist Lublin, am 1. August Scholm in der Hand der Angreifer. Nun müssen die Armeen des Zaren, es ist höchste Zeit für sie geworden, ihre Festungsstellungen im Weichselbogen räumen. Es fällt am 3. August Ostrolenka, am 4. Iwangorod, am 5. Warschau, am 10. Lomza, am 15. Kowno, am 19. Nowogeorgiewsk. Hier kommen den Deutschen 93.000 Gefangene, 649 Geschütze und ungeheures Kriegsmaterial in die Hände. Für das eroberte Polen wird im Norden ein deutsches Generalgouvernement, im Süden eine K&K-Verwaltung in Lublin aufgerichtet. Im späten August fallen noch die Forts von Olita und Brest-Litovsk, am 4. September Grodno. Zur selben Zeit hat der Südflügel Galizien bis auf Tarnopol vom Feind gesäubert und in der ersten Septemberwoche Lutsk, Brody und Dubno erobert. Die Festung Rovno in Volhynien, in dessen endlose Sümpfe, Wälder und Sandwellen die Verbündeten nun eingetreten sind, kann von den Russen gehalten werden. Der Ansturm hat sich im Süden müde gelaufen. Auch im Norden, wo noch Mitau und der Brückenkopf von Lennewaden genommen wurden, ist nach erfolglosem Angriff auf Jakobstadt und Dünaburg das Ende der großen Offensive eingetreten.